Kapitel 01. Victor Suvaisoro, der Tag M. Mobilmachung ist Krieg. Marschall der Sowjetunion B.M. Schaposchniko, wenn die Soldatenstiefel knarren. Es hat in der Geschichte keinen einzigen Krieg gegeben, dessen Entstehungsursachen und Ziele von seinen Anstiftern und deren wissenschaftlichen Lakaien nicht verzerrt und verfälscht dargestellt worden sind. Sowjetische Militärenzyklopädie, BD 6, S 554, 1. Der russische Soldat hatte Lederstiefel. Die Kommunisten nahmen dann einen Austausch vor, sie führten den Ersatz ein. Von da ab ging der sowjetische Soldat nicht länger in Lederstiefeln einher, sondern in solchen aus Segeltuch. Den Hofregimentern und Divisionen in den hauptstädtischen Garnisonen allerdings billigte man ledernes Schuhwerk zu. Mochten die Ausländer ruhig denken, dass der Sowjetsoldat ein schönes Leben führte. Auch die sowjetischen Besatzungstruppen im sozialistischen Lager in Deutschland, Polen, Ungarn bekamen Lederstiefel. Jedermann sollte glauben, dass die Sowjetunion eine Supermacht sei. Indessen konnte die Supermacht sämtliche Soldaten wiederum doch nicht mit Lederstiefeln versorgen, und deshalb marschierte der Sowjetsoldat durch die Sowjetunion in Stiefeln aus Segeltuch. Doch eben das passte nicht so recht. Im direkten und im übertragenen Sinn. Es passt besonders dann nicht, wenn ein ehrenvoller internationaler Auftrag bevorsteht. Im Sommer 1968 hatte mich das Soldatenschicksal als blutjungen Offizier in die Karpaten an die Grenze zur brüderlichen sozialistischen Tschechoslowakei verschlagen. Die Konterrechtevolution hielt das Land im Würgegriff, und unsere heldenmütige Sowjetarmee musste eingreifen und dem Volk ihre Bruderhilfe anbieten, jedoch, in Segeltuchschuhen, nein, so ging das nicht. Es macht sich einfach nicht gut, wenn der zur Befreiung herbeieilte Krieger durch Europa im Stiefelersatz stampft. Eine peinliche Situation. Wir Offiziere haben natürlich feine Stiefel, ganz wie es sich gehört, solche, die knarren und glänzen. Doch unsere braven Soldaten sind nicht anständig beschuht. Unterdessen vergehen wir vor Warten. Wir warten eine Woche in den Wäldern, dann eine zweite. Warten einen Monat, einen zweiten. Der August rückt heran. Wir haben das Warten in den Wäldern satt. Wenn unsere Führung doch endlich eine Entscheidung treffen würde, sei es die Rückführung unserer Divisionen in die Ausbildungslager und festen Unterkünfte oder der Befehl, dem Brudervolk internationale Hilfe zu gewähren. Aber es fällt keine Entscheidung, und deshalb warten wir. Tagsüber Übungen bis zum Umfallen, abends dann das Essen am Lagerfeuer und das Knobeln, rücken wir nun ein in die Tschechoslowakei oder nicht. Und wieder Übungen vom Morgen und bisweilen auch vom Abend an. Und erneutes Rätselraten. Doch plötzlich tauchen eines Tages gegen Abend in der Waldschneise, an der unser Bataillon liegt, riesige Laster vom Typ Ural 375 auf. Jeder beladen mit vielen Tonnen guter Lederstiefel, greift zu. Und sie kippen die Stiefel auf die Schneise, so wie die Kipplaster das Gestein in die schäumenden Wasser des Jenissei schütten, wenn er eingedämmt werden soll. Es sind Massen von Stiefeln. Unzählige. Nein, natürlich ist es eine bestimmte Menge, aber doch keine genaue Zahl, langt zu, es reicht für alle. Kompaniefeldwebel, wie viel Mann hast du? 129. Da sind deine 129 Paar. Größen. Seht selber zu. Tauscht mit den Nachbarn. Und du hier, wie viele hast du? 257. Da, nimm schon. Der Haufen ist für dich. Entlang aller Waldschneisen werden zu gleicher Zeit Tausende von Stiefelpaaren auf den Boden gekippt. Zigtausende. Hunderttausende. Neues Schuhwerk für alle, in einer einzigen Nacht. Weg mit dem schlechten Segeltuchzeug, rein in die guten Lederstiefel. In unserem Waldstück sind wir keineswegs allein. Nach rechts hin liegt ein Bataillon und nach links ein Bataillon. Vor uns sind Artilleristen, weiter weg in dem Fichtenbestand ein anderes 12-Bataillon und dann noch eins, und so geht es endlos fort. Alle Wälder, nah und fern, sind vollgestopft mit Truppen. Das sind nicht nur Bataillone, Regimente, Divisionen, ganze Armeen sind von uns da, die 8. Garde Panzerarmee bekommt neues Schuhwerk, die 13. Armee und noch eine andere, die hinter uns liegt. Für alle auf einen Schlag hat man kräftig Stiefel herangeschafft. Mit einer Reserve obendrein. Einem Überschuss. Und schon knarren entlang aller Schneisen, auf sämtlichen Lichtungen die feinen neuen Stiefelchen unserer braven Soldaten. Der Anblick tut wohl. Rindleder. Beste Qualität. Eine Augenweide. Aus staatlichen Vorräten. Mit einem Mal hallen unsere Grenzwälder vom Knarren der Lederstiefel wieder, fast wie vom Tirillieren der Vögel im Frühling. Und dieses Knarren führte zu Überlegungen und Schlüssen. Unser Bataillonskommandeur versammelte sein Offizierskorps. Oberstleutnant Protas war ein erfahrener Chef. Er schätzte keine überflüssigen Worte. Genossen Offiziere, sagte er, wir wollen trinken und essen. Wer weiß, was hinter der nächsten Biegung vor uns liegt. Wir kletterten in den Schützenpanzerwagen, und ab ging's ins Nachbardorf. Doch in der Schenke dort sind schon die Artillerieoffiziere und trinken und die Pioniere und die Leute von der Pöhlit-Abteilung. Es ist gerammelt voll. Allen ist klar, dass unsere geliebte Heimat ihre Söhne nicht grundlos verwöhnt. Ist dem aber so, dann heißt es trinken. Vielleicht ein letztes Mal. Vielleicht werden wir Krieg führen müssen für die Freiheit des Brudervolkes in der Tschechoslowakei und unser Leben lassen im blutigen Kampf mit den Kapitalisten. Damals schwenkten wir unsere Fahnen für die Tschechoslowakei, für ihr freiheitsliebendes Volk, das nach unserer Hilfe lechzte, die wir ihm auch zukommen lassen würden. Selbstlos? Wir sind die Guten. Wir helfen allen. Wenn man uns ruft. Und wenn man uns nicht ruft, helfen wir auch. Kurzum, wir sitzen da und trinken. Noch ist der Befehl nicht da, aber schon ist es jedermann klar, uns, den Offizieren, und unseren Soldaten, der Frau an der Theke, die uns einschenkt, und dem alten Knaben, der sich in einer Ecke mit seinem Bierkrug niedergelassen hat. Der alte 13-Mann möchte sich in unsere Gesellschaft drängen, ein paar kluge Worte mitreden, doch wir dürfen in solcher Situation mit der Zivilbevölkerung keinen Umgang pflegen, um keine militärischen Geheimnisse auszuplaudern, die Absichten unserer Führung. Der alte Mann saß in seiner Ecke, hockte da und war schon ganz kribbelig. Ach, wie er darauf brannte, mit uns zu reden. Aber es wollte nicht klappen. Erst als wir bereits im Aufbruch waren, ließ er wie nebenbei fallen, gewissermaßen nur für sich selbst, aber doch so, dass es alle hörten, genau wie 41. Zweiter, damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet und verstanden es auch nicht. Gesagt aber hatte er es herausfordernd, auf eine Weise, die eine Antwort erheischte. Was hast du, Alter, was meinst du damit? Das Knarren. Im Juni 41 haben in dieser Gegend genauso die schönen neuen Lederstiefel der Roten Armee geknarrt. Das war der Augenblick gewesen, seitdem war es um meine Ruhe geschehen. Nach dem Befreiungsfeldzug in die Tschechoslowakei ergab es sich, dass mich mein Militärdienst in dieselbe Gegend, in die Karpaten, führte. Zu Fuß und auf Rädern durchmaß ich das Gebiet diesseits und jenseits der Karpaten. Wenn sich die Gelegenheit bot, erkündigte ich mich bei den alten Leuten, den Ortsansässigen, den noch lebenden Augenzeugen, wie war das damals gewesen? Und von vielen Zeugen wurde mir bestätigt, 1941 vor dem deutschen Angriff war die Rote Armee im Grenzraum mit neuem Schuhwerk, und zwar mit Lederstiefeln, ausgerüstet worden. Nicht nur in der Ukraine, auch in Moldawien, in Belorussland, in Litauen, in Kerlin. Und außerdem hatte man 1941 in den Grenzraum Lederstiefel für jene Millionen von Soldaten geschafft, die im letzten Augenblick aus dem Landesinneren dahin verlegt werden sollten. 14 unter dem Schutz des TASS-Kommuniqués vom 13. Juni 1941 schlossen Millionen von Soldaten aus dem Landesinneren zu den Grenzen auf, während die für sie bestimmten Lederstiefel bereits auf den grenznahen Bahnstationen entladen wurden. Auf der Station Schmerinka hatte man zum Beispiel Anfang Juni 1941 Lederstiefel ausgeladen und entlang der Strecke unter freiem Himmel gestapelt. War es ein großer Haufen? Fragte ich. Ach, bis zum Himmel, antwortete eine alte Bäuerin. Wie die Cheopspyramide, sagte der Schullehrer. In Slauta reichte der Stiefelberg nicht an eine Cheopspyramide heran, er war nur groß, etwa wie eine halbe Cheopspyramide. In Salischtschiki wurde im Mai 1941 fast die gesamte arbeitsfähige Bevölkerung zum Entladen der Lederstiefel zusammengeholt, zur Gewöhnung an die unbezahlte kommunistische Arbeit. An Berge von Stiefeln erinnerte man sich in Kowil, Baranovici, Krutno. Bei meinen Gesprächen holte ich zu Beginn weit aus, was wurde eigentlich auf den Bahnstationen vor dem Kriegsausbruch ausgeladen? Panzer, antwortete man mir, Kanonen, Soldaten haben sie ausgeladen, grüne Kisten und Stiefel. Ich will damit nichts sagen, dass meine Gesprächspartner auf die Stiefel besonderen Nachdruck legten. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben neben einer Bahnstation zugebracht hat, konnte er alles Mögliche auf den Schienen, den offenen Waggons, auf den Entladerampen sehen. Man kann sich gar nicht alles merken. Und dennoch war allein an der Tatsache des Ausladens von Stiefeln etwas Besonderes, Mystisches, etwas, dass die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zog und sie dies ihr Lebtag in Erinnerung behalten ließ. Die Menschen erinnerten sich an die Stiefel vor allem aus dreierlei Gründen: erstens waren es viele Stiefel gewesen. Ungewöhnlich viele. Zweitens hatte man sie direkt auf den Boden gestapelt, bisweilen auf eine Segeltuchplane, doch es war auch ohne gegangen. Das war an sich schon ungewöhnlich. Drittens war dieses ganze wertvolle Gut den Deutschen in die Hände gefallen, und das ist genau der Punkt, den man im Gedächtnis behält. 15 Niemand von der ortsansässigen Bevölkerung wusste und hätte auch nicht wissen können, weshalb 1941 so viele Stiefel unmittelbar an die Grenze geliefert wurden. Auch mir war der Zweck unverständlich, warum 1941 an die sowjetischen Grenzsoldaten im Austausch gegen das Segeltuchschuhwerk gute Lederstiefel ausgegeben wurden. Was 1968 anbetrifft, so war alles klar, wir waren auf dem Weg, die brüderliche Tschechoslowakei zu befreien. Aber damals 1941, was hatten da unsere Väter im Sinn? Im Übrigen hat mein Vater den Krieg vom ersten bis zum letzten Tag mitgemacht und anschließend vom ersten bis zum letzten Tag den kurzen, erbitterten Krieg gegen die japanischen Truppen in China. Ich fragte ihn, wie für ihn der Krieg begonnen habe, wo, wann, in welcher Einheit, in welcher Division, welchem Korps. Mit was für Stiefeln? Er hat es mir erzählt. Seinen Bericht habe ich später in Archiven überprüft. Nach meiner Dienstzeit in den Karpaten studierte ich an der Militärakademie und hatte die Möglichkeit, und auch den Wunsch, in den Archiven zu wühlen. Unterlagen über die Stiefelproduktion, die Lieferungen an die Rote Armee, über die Verteilung der Vorräte an Stiefeln und anderem Gerät galten zu jener Zeit als Verschlusssache. Ich hatte Zugang zu geheimen Materialien, gleichwohl gelang es mir nicht, unter den Millionen von Blättern auch nur eines, das ich brauchte, zu finden. Ich musste meine Informationen körnchenweise zusammentragen. Ich sammelte und kam aus dem Staunen nicht heraus, der Krieg war längst vorbei, seit seiner Beendigung waren bald 30 Jahre vergangen, aber Informationen über Lagerung, Auslieferung und Verteilung sowie über die Verluste an Soldatenstiefeln in den Vorkriegsjahren blieben auch weiterhin so wie bisher schon Gegenstand der Geheimhaltung. Warum? In England sagt man, die Neugier hat die Katze getötet. Diese Weisheit kannte ich damals noch nicht. Aber selbst wenn ich es gewusst hätte, würde ich doch mein Vorhaben nicht aufgegeben haben, vielleicht führt die Neugier die Katze wirklich ins Verderben, aber ich bin schließlich keine Katze. Erst viele Jahre 16 später begriff ich, dass die Neugier nicht nur Katzen ins Verderben führt. Dritter, es stellte sich heraus, dass auf Befehl der Sowjetregierung an die Grenze nicht nur Millionen Paare von Lederstiefeln geschafft worden waren, sondern ebenso auch Millionen vollständiger Uniformausrüstungen, zigtausend Tonnen Ersatzteile für Panzer, hunderttausende Tonnen Treibstoff für Flugzeuge, Panzer und Fahrzeuge aller Art, Millionen Munitionskisten mit Granaten und Patronen. Das alles wurde an den Grenzen aufgegeben, als der deutsche Angriff erfolgte. Und abermals stellt sich die Frage, wozu hatte man all das an die Grenzen geschleppt? Schließlich waren diese Vorräte bis 1939 weit ab von den Grenzen gelagert gewesen. Warum konnten sie dort nicht bleiben? Kommt es zum Krieg, werden unsere Truppen die Verteidigung aufnehmen, und aus dem ungefährdeten fernen Hinterland wird man die erforderliche Menge an Versorgungsgütern heranführen, ohne in gefährdeten Regionen unnötige Überschüsse anzuhäufen? Es gab viele Fragen, aber keine Antworten. Ich setzte meine Suche fort. Die Ergebnisse habe ich in meinem Buch Der Eisbrecher, Stuttgart 1989, vorgelegt. Der Tag M ist das zweite Buch. Für diejenigen, die den Eisbrecher gelesen haben, ist der Tag M eine Fortsetzung dazu. Man kann den Tag M aber auch als selbstständiges Buch lesen. Im Eisbrecher habe ich absichtlich so gut wie kein Archivmaterial benutzt. Man hätte mir vorwerfen können, ich würde dieses und jenes zitieren, wie aber solle man nachprüfen, ob auch richtig zitiert worden sei und ob überhaupt ein derartiges Dokument in dem genannten Archiv existiere. Jetzt sind die Archive zugänglich, und eine Überprüfung ist möglich geworden. Deshalb benutze ich im vorliegenden Band sowohl in Archiven bewahrte wie auch offen publizierte Materialien. Das Schwergewicht liegt ohnehin bei dem jedermann zugänglichen, veröffentlichten Material. Ich möchte Serie 17 gehen, seht her, ich habe es mir nicht selber ausgedacht. Die Kommunisten sagen es selbstständig. Man muss ihnen nur aufmerksam zuhören. Beim Studium des Archivmaterials und der offen zugänglichen Publikationen kam ich zu dem Schluss, dass der Transport von Millionen Stiefeln, von Munition und Ersatzteilen, dass die Verlegung von Millionen Soldaten, Tausenden von Panzern und Flugzeugen an die Grenze kein Irrtum, keine Fehlkalkulation gewesen sein konnte, dass es sich vielmehr um eine bewusste Politik GI handelt haben musste, um einen Prozess, in den viele Millionen Menschen involviert waren. Dieser Prozess setzte auf Beschluss der sowjetischen Führung ein, aufgrund einer Empfehlung des Marschalls der Sowjetunion B.M. Schaposchnikow. Dieser Prozess hatte die Vorbereitung der Industrie, des Verkehrswesens, der Landwirtschaft, des Staatsterritoriums, des Sowjetvolkes und der Roten Armee auf die Durchführung des Befreiungskrieges auf dem Gebiet Mittel- und Westeuropas zum Ziel. Dieser Prozess lautete mit einem kurzen Terminus Mobilmachung. Es war die heimliche Mobilmachung. Die sowjetische Führung bereitete die Rote Armee und das gesamte Land auf die Eroberung Deutschlands und ganz Westeuropas vor. Die Eroberung Westeuropas war das Hauptziel, weshalb die Sowjetunion den Zweiten Weltkrieg entfesselte. Der endgültige Entschluss, den Krieg zu beginnen, wurde von Stalin am 19. August 1939 gefasst.